Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo zusammen und dem fünften Mitglied der Fantastic Four, dem Sormaniac. Das bin ich. Fünftes Mitglied. Okay. Ja, es ist mal wieder Dienstag. Vorausgesetzt, ich habe nicht wie vor zwei Folgen vergessen, das Ganze pünktlich hochzuladen. Entschuldigung nochmal dafür. Schäm dich. Ja, habe ich auch. Gut. Aber ich habe es ja auch sofort wieder repariert. Gut, ich konnte die Zeit jetzt nicht zurückdrehen, aber gut, worüber geht's heute? Wir haben uns was Spezielles ausgedacht. Wir greifen mal ein bisschen in die klassische Comic-Kiste. Ja. Und sprechen heute über ein bisschen weit weg. Besten Batman-Comic aller Zeiten. Ja, finde ich schon. Also zumindest meinen persönlichen Lieblings-Comic. Also auf jeden Fall, wir sprechen über einen Comic, der für viele zu den besten Batman-Comics gehört. Und für alle die unseren Podcast hören, ohne den Titel zu lesen. Ich weiß ja nicht, ob ich den so, obwohl doch, habe ich bisher immer gemacht, dass man erkennen konnte. Also wir sprechen heute über Batman Killing Joke. The Killing Joke. Genau. Der wahnsinnig lustige Witz. Oder wie man in Deutschland sagt, Batman lächeln bitte. Ja, aber das hat Carlsen verbrochen. Ja. Weil die haben, wir gehen direkt rein, ne? Das ist halt, das Cover von diesem Comic ist ein grinsender Joker. Moment, ich habe das nämlich, weil heute machen wir quasi ein Special Feature. Wir sind komplett präpariert. Komplett präpariert, genau. Da haben wir einen grinsenden Joker mit einer Kamera, ne, auf der Witz steht. Lustigerweise, weil die Amerikaner werden das überhaupt nicht verstanden haben. Das ist nicht die deutsche Version, ne? Aber da steht, das fällt mir gerade zum allerersten Mal auf, dass der Witz auf der Kamera draufsteht. Ja. Und der Joker knipst halt gerade ein Bild, ne? Knipst quasi den, der das Cover sich anguckt und hat eine Sprechblase und da steht Smile drauf. Ja. Und aus irgendeinem Grund fand man das, glaube ich, bei, war es damals Carlsen? Ja. Ich glaube ja. Die haben da irgendwie Lächeln bitte draus gemacht. Und das war dann nicht Batman, der Mörderwitz oder so würde man es eigentlich, oder der Mörder-Gag übersetzen, sondern es war dann halt eben Batman, lächeln bitte oder bitte lächeln. Ja, genau. 89. 89. Erstveröffentlichung 88 in den USA. Hm. Ja. 89 dann bei uns. Ja. Genau. Du hast bestimmt Schlange gestanden, um den zu holen oder so, wie ich dich kenne. Ich habe ihn gekauft, weil er war eine Batman-Story. Ach so. Und wer guckt schon auf das Rückcover, wo drauf steht, nur für Erwachsene? Ja, es juckt doch. Der Comic-Händler meines Vertrauens damals hat das auch nicht getan, weil es war ja eine Batman-Story. Yeah. Und Batman-Stories, die nicht All-Ages sind, die gab es ja bis Killing Joke überhaupt nicht. Stimmt, das ist heißt, gar nicht Comic-Code, ne? Nein. Nein, überhaupt nicht. Ja. Und warum sollte man jemanden, der mit 14 Jahren gerne eine Batman-Story haben möchte, diese Batman-Story nicht verkaufen? Es ist doch eine Batman-Story. Ja. Aber es war eine besondere Batman-Story, weil das stand nämlich beim Amerikaner hinten auch drauf. Nämlich als erstes, vorgesehen für erwachsene Leser. Ja, die allererste Batman-Story, aber die mehr mainstreamige Batman-Story, okay. Weil Dark Knight Returns war es auch nicht. Ach so. Ja, ich war aber nur ganz kurz davor. Ja. Also es ist alles so Mitte der 80er. Ja, also da sieht man an der Stelle, wo Comics Code schon anfängt zu bröckeln. Ja. Ja. Watchmen war durch. Genau. Dark Knight Returns war durch. Jetzt kam Killing Joke. Und nur Killing Joke war deutlich mainstreamiger, so von außen her, scheinbar, als jetzt Dark Knight Returns. Ja, ja, ja. Ja, weil Dark Knight Returns können wir auch mal machen, aber Dark Knight Returns spielt halt auch in einer komplett anderen dystopischen Zukunft, in einer möglichen Zukunft. Also ich glaube, wenn wir mal Dark Knight Returns machen, dann machen wir da mehr Teile draus. Ja, ja, ja. Weil da reden wir garantiert 2,5-3 Stunden. Ich glaube auch. Ja. Was steht da noch drauf? I love the Killing Joke. It's my favorite. It's the first comic I've ever loved. Tim Burton. Gut, das ist jetzt dann zur. Ja, ich weiß aber nicht, ob das auch auf dem Originalding drauf stand. Nein. Also das haben sie wahrscheinlich 2 Jahre später. Das haben sie dann für die Wiederveröffentlichung oder so später haben sie das gemacht, weil als der Comic rauskam, wusste noch keiner, ob die Leute jetzt Tim Burton dafür lieben oder hassen würden. Für Batman 89. Ja, ja. Also ja. Das ist später dazu gekommen. Ja. Das kam erst. Was interessant dabei ist, weil du das vorhin angesprochen hattest, also Witz, W-I-T-Z, ja, statt Canon oder sowas, Witz ist der Hersteller. Witz ist übrigens auch für das Objektiv zuständig, nämlich die Firma Witzmacher. Tatsache, habe ich auch noch nicht gesehen. Da steht ja Witzmacher drauf. Da steht Witzmacher drauf. Ja. Okay. Ja. Ja, ich finde es halt immer wieder lustig, wenn man so deutsche Anspielungen auf US vor allem der Punkt ist, weil das Cover ja im Original, wir sehen es jetzt hier richtig groß, weil wir uns das hier auf den Bildschirm gepackt haben. Ja, Ich habe einen meiner, was heißt groß? Was habe ich? 22, 23, 24 Zoll Bildschirm. Ja. Den habe ich mal hochkant gemacht und da gucken wir uns gerade das Cover drauf an. Also ich habe den Comic irgendwie 15 Jahre im Regal gehabt, bis es mir, also mit Witz schon aufgefallen ist, klar. Aber mit dem, was auf dem Objektiv steht, ich glaube, das ist mir 15 Jahre lang nicht aufgefallen, weil es im Comic... ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das vorher überhaupt schon mal aufgefallen ist, deswegen... Ja. Also Comic, für die, die es sonst so nicht kennen, der erschien, wie gesagt, 88 bei DC Comics. Mhm. Normales Format, US-Heftformat, One-Shot, ich glaube 48 Seiten oder sowas. Ja, ja, ungefähr 48. Aber dann auch schon in dem Cardstock, sogenanntes Cardstock-Cover. Also nicht im normalen Heftcover. Ah, okay. Sondern eben auch schon mit diesem Einband, wie man das auch aus der deutschen Ausgabe kennt. Ach, wie diese Paperbacks. Genau, also nicht geklammert. Mhm. Ja, nicht geklammert mit dem einfachen Papiereinband, sondern da auch schon geleimt. Okay, ja. Also ich habe das tatsächlich als normales Comic, also geklammertes Comic. Mhm. Ja, aber es ist so original nicht erschienen. Achso, heute gibt es übrigens bei den Geek-Plätzchen ein kleines Feature, weil wir das Comic quasi jetzt offen haben und mehr oder weniger ja on the fly, live jetzt quasi so ein bisschen durchsprechen wollten. Genau, wir gehen ein bisschen durch. Genau. Und, soll ich immer sagen, auf welcher Seite wir gerade sind, falls jemand mitlesen möchte? Können wir machen, ne? Können wir machen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, zum Cover haben wir alles gesagt. Großartiges Brian Bolland Cover. Ja, weil jetzt kommt eigentlich so ein Interview und so weiter, das überspringe ich jetzt alles und jetzt lädt mein Rechner. Ja, also was jetzt unabhängig von der Story, was so vom Background her ganz interessant ist, wir haben bei diesem Comic nicht nur ein absolut großartiges Brian Bolland Cover, sondern wir haben durch die gesamte Story, wir haben Brian Bolland Artwork. Ah, okay. Als Illustration für die Story. Das gibt es ja nur relativ selten. Also Brian Bolland hat ja angefangen, also als Brite, sowohl Alan Moore wie auch Brian Bolland, sind beide Teil dieser sogenannten British Invasion aus den 80ern, als viele Briten in die USA rübergegangen sind. Und Brian Bolland hatte ja für 2000 AD angefangen, immer Sachen für Dredd, Judge Dredd zu machen. Hättest du das jetzt nicht gesagt, hätte ich jetzt fragen müssen, was ist ein 2000 AD? Genau. Das ist eine wöchentliche, du bist das Lexikon, ich nicht. Ist eine wöchentliche Publikation, läuft seit Jahrzehnten. Die Figur aus 2000 AD, die bekannt ist, ist eben Judge Dredd. Ah, okay. Und Brian Bolland hat da einerseits Cover gemacht, er hat aber auch die Interiors, also die Zeichnung im Innenteil, die Illustration der Story gemacht. Und so viel gibt es an sich jetzt, wenn man jetzt guckt, nachdem er in die USA gegangen ist, so viel Brian Bolland Interiors gibt es eigentlich nicht, weil Brian Bolland ist deshalb zu Covern gegangen, weil er sehr langsam arbeitet. Deswegen war das zum Beispiel so ein Projekt, was für ihn gut war, weil das ist eine in sich abgeschlossene Geschichte. Ja. Auch die sollte natürlich irgendwann mal fertig werden und rauskommen. Aber so wie zum Beispiel bei Camelot, ich glaube, was Camelot 2000, Camelot 3000. Also auf jeden Fall hat er eine Maxi-Series gemacht, satirisch in Verzug gekommen. Er hat DC dann überhaupt nicht gefallen. Der hat sich dann später, ja, er ist ja einer der bekanntesten Cover-Künstler überhaupt. Okay. Aber diese Story ist, wie gesagt, die ist von vorne bis hinten, was die Zeichnung angeht, Brian Bolland. Okay. Ja. So, erste Seite. Es regnet. Achso, wie sind wir überhaupt darauf gekommen, das zu machen? Also erstens ist es sowieso ein geiles Comic. Weil wir sowieso irgendwie, wenn wir über Comics und Batman reden, irgendwann ist immer mal so ein Killing-Joke-Zitat dazwischen. Ja, immer. Ja. Ne? Also. Ja. Ja. Ja. ohne meinen Joker und ohne meinen schönen Und wir haben uns ein kleines bisschen inspirieren lassen, weil wir haben jetzt nochmal zusammen nochmal die Adaption angeguckt. Genau. Es gibt nämlich ein DC Animated Movie von The Killing Joke. Ja. Die ersten 20 Minuten haben mit Killing Joke überhaupt nichts zu tun. Nee. Das wurde auch, glaube ich, damals ein bisschen kontrovers aufgenommen. Meiner Meinung nach, also der Hintergrund ist wahrscheinlich so der Comicleser damals, der ist in der Story drin gewesen, weil ich glaube, wenn jemand Batman und Batgirl und die alle nicht kennt, dann greift der nicht zu so einem Comic. Also unterstelle ich einfach mal. So. Ja. Aber bei Filmen sieht das vielleicht anders aus und deswegen haben die über Barbara Gordon, also zu dem Zeitpunkt dann noch Batgirl, praktisch so ein Prolog gemacht. Ne? Da ist halt so ein verrückter Sohn von einem Mafia-Typen, der irgendwie Pete Francesco oder so ähnlich? Oder nee, auf jeden Fall Perry Francesco. Genau. Und der hat sich dann Paris France genannt. Nennt sich dann Paris France? Genau. Ja. Paris, Frankreich. Genau. Naja, Paris France. Paris Hilton will gerade ihren Vornamen wieder haben. Und ja, also jedenfalls, ich war noch nicht fertig. Ja. Jetzt bin ich aber mal dran. So, jo. Ich will auch mal erzählen dürfen. Erzähl. Wir haben Faden verloren, das darf nicht wahr sein. Also dieser Typ ist halt erstmal auf der einen Seite so dieser Mafia-Typ, bringt dann seinen Onkel um und so weiter, ist eigentlich alles egal. Der Punkt an der ganzen Sache ist halt, dass der halt sich irgendwann in Batgirl verknallt und das Ganze für ihn sehr, sehr persönlich wird. Und das, also, dass er halt so diese Schwelle des gesichtslosen, namenlosen Verbrechers zum Es ist ab jetzt persönlich überschreitet. Und man merkt halt schon am Intro, da klingelt bei Batman so einiges. Ne? Also Stichpunkt Tod in der Familie. Und man merkt auch, er muss sofort an den Joker denken. Also ja, im Grunde genommen ist es so, diese Vorgeschichte, wir haben an sich, das ist das Interessante dabei, ich glaube, die Macher hatten so zwei Möglichkeiten. Entweder wir pumpen die Original-Killing-Joke-Geschichte so lange auf, bis sie irgendwie auf diese 75 Minuten kommt. Ja. Oder wir lassen die Geschichte so, wie sie ist. Und genau. Setzen da einen, ich sag jetzt mal, 30-Minuten-Prolog oder sowas vor, davor, der quasi, sag ich mal, dem jetzt nicht Eingeweihten einfach Barbara Gordon ein bisschen näher bringt. Genau. Ja, ich meine, es wird interessanterweise da sogar damit gespielt, weil der Film beginnt mit einem Monolog von ihr. Ja. Und sie sagt halt, also das ist bestimmt nicht der Anfang, den sie erwartet haben. Genau. Das war genau das, was ich mir auch gedacht hatte in dem Moment. Und das ist es nämlich auch tatsächlich. Ja. Also im Grunde genommen, dieser Paris France in gewisser Weise hätte er hätte das Potenzial im Grunde genommen gehabt, der Joker von Batgirl zu sein. Ja, ja. Und sie machte eben diese Erfahrung mit diesem Typen, entscheidet sich eben mit Batgirl aufzuhören. Genau. Und nachdem sie ihn aber fast totgeschlagen hätte. Genau. Also sie entscheidet sich mit Batgirl aufzuhören, womit wir dann wieder die Nahtstelle haben zu Killing Joke, dem Comic? Genau, das war nämlich damals in den Comics genauso. Also kurz vor The Killing Joke, auch Batgirl, Gewissenskonflikt wegen Vater und so weiter, hängt das Kostüm wirklich an den Nagel, ganz kurz vorher. Ja, genau. Und also so haben die im Prinzip eingeführt, Barbara Gordon, das ist das, ne? Es gab halt die und die Probleme und so weiter, ne? Will nicht mehr Batgirl sein und ab hier geht's weiter. Genau, also im Grunde genommen haben wir wirklich so einen Cut in der Story. Mhm. Und dann, geht im Grunde genommen nach diesem Prolog im Film, geht dann eigentlich The Killing Joke so richtig los. Ja, es ist auch. Und wir haben tatsächlich genau das, wie es, also dann jetzt zurück zum Comic, dann beginnt quasi der animierte Comic sozusagen. Ja, so die Sache ist ja auch irgendwie, da wird halt jemand über den Haufen geschossen und so weiter oder jemandem passiert hat was Schlimmes und so weiter und würde ich das jetzt einfach so gucken, ohne zu kennen, dann würde ich sagen, ja und? Uff, hat der halt Batgirl umgeschossen? Gab doch viele Batgirls und so weiter. Mhm. Also du hast überhaupt keinen Bezug zu dieser Figur. Aber durch diesen Mini-Prolog wird er hergestellt. Ja. Ja. Und genau. Ja. Genau. Ne? Und wie du sagtest, animiertes Comic, ne? Also Es hätte von Zack Snyder stammen können, teilweise, weil man halt wirklich das Comic, also wir haben hier gerade, wir sind jetzt auf Seite 1 und man sieht halt Regentropfen, dann sieht man, wie das Batmobil ankommt, es fährt halt ins Bild, hält vor dem Tor. Ja. Dann steht draußen, aber es ist, glaube ich, nicht Commissioner Gordon im Comic. Es ist Commissioner Gordon. Im Film auch? Im Film auch. Im Film war es auch Gordon? Okay. Auch Gordon. Also bis hin dazu, dass er halt neben einem anderen Polizisten steht und dem quasi den als Batman kommt, den Kaffee in die Hand drückt. Also genau. Das haben die 1:1 also, übernommen. Genau, also der Polizist, das sieht ein ganz kleines bisschen anders aus, war klar animierter Stil, aber ja. Im Grunde genommen, das ist genau das. Ja. Das Batmobil fährt vor, er geht durchs Tor, Gordon steht draußen, Gordon reicht dem anderen Polizisten den Kaffeebecher rüber. Genau, der Regen ist ein bisschen stärker im Comic, aber begleitet Batman. Ja. So, nächste Seite. Genau. Ja, ja und da ist halt auch die sehr seltsam aussehende Sekretärin. Das Schild, you don't have to be crazy to work here, but it helps. Das habe ich jetzt im Comic nicht, im Film nicht gesehen. Aber der Raum ist schon spot on. Also, genau. Und sie hat, ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal gucken würden, ich glaube, selbst die Klamotten würden passen. Ja, also sie hat diese wunderbare 80er-Jahre-Frisur. Ja, also das. Also es könnte Genie von Ghostbusters sein. Ja, genau. Genie von Ghostbusters verdient sich was dazu. Hat den großen Vorteil, weil wir sind noch in den 80ern, sie darf noch am Arbeitsplatz rauchen. Stimmt. Ja. Das durfte sie in den 90ern auch noch, dann wurde es langsam. Dann wurde es irgendwann mal ganz... Ja, an Harvey Dent vorbei, weil wir sind in Arkham Asylum. Ja. Im Film, also wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit sagen, im Film ist das, aber vielleicht eine Sache noch. Ja. Im Film findet hier Dialog statt. Ja. Na, aber genau. Spielt keine also Rolle. Bis jetzt im Comic. Kein einziges Wort gesprochen worden. Genau, wir haben bis jetzt keine Sprechblase, es ist wirklich reine Bildergeschichte. Genau, also das Einzige zu lesen war, you don't have to be crazy to work here. Ja. Beziehungsweise ganz am Anfang stand, war das gar nicht? Mit den beiden Crazies im Asylum? Nee, das ist ganz, ganz, ganz am Ende. Ach so, okay. Oder beziehungsweise kommt gleich. Das kommt gleich, genau. Das kommt gleich noch. Jedenfalls kommen sie dann vor Jokers Zelle an. Genau. Gehen rein. Achso, genau. Und dann in dem Moment, wo wir reinkommen, dann sieht man halt eben, Batman kommt halt rein, Joker sitzt am Tisch und ich dachte zuerst, er wird irgendwie eine Patience legen, aber mir ist halt jetzt beim Wiederangucken aufgefallen, eigentlich sortiert der nur Karten. Er sortiert sie noch nicht mal richtig. Nein. Komplett. Nein. Das Einzige, was interessant ist dabei, wenn man sich das anschaut, er hat also 4 Stapel. Mhm. Man sollte normalerweise denken, er sortiert jetzt nach den Farben, ja. Also zweimal Kreuz, genau, Pink, also Karo soll, und ja, Herz. Genau, also er sortiert wirklich nur nach Schwarz und Rot. Er sortiert nicht mal nach den Blättern selber. Das Interessante dabei ist, in seinem Kartenstapel, es gibt 2 Joker. Mhm. Und die liegen daneben, genau. Die Joker liegen daneben, weil sie haben keinen Platz. Ja. Ja, die gehören also nirgendwo dazu. Sie gehören nirgendwo dazu, er gehört nirgendwo dazu. Mhm. Und er legt, ja. Und da kommt nämlich there were 2 guys in a lunatic asylum. Also genau. Da waren 2 Typen im Irrenhaus. Ja. Was jetzt im Moment erstmal, ich sag mal, es fällt keinem Menschen auf, aber erstmal ist es interessant, weil man denkt, wieso sind da 2 Wahnsinnige? Das ist doch eigentlich nur Batman und der Wahnsinnige. Ja. Aber das ist ja, worum es in der Geschichte eigentlich geht. Ja, klar. Und wir kommen ganz zum Schluss. Wieder drauf. Kommen wir genau da wieder drauf. Genau. Ja. Ja, und jetzt auf der nächsten Seite ist halt im Prinzip dieser Dialog, also das fasse ich jetzt nur zusammen. Ne? Also Batman sagt halt im Prinzip zu Joker, ich bin hier, ne, also wir wissen ja eigentlich beide, wie es enden wird. Es kann nur auf 2 Arten enden. Ich töte dich oder du tötest mich. Ich will das nicht. Genau. Und wenn es so endet, will ich es wenigstens ein einziges Mal versucht haben. Ja. Der Joker reagiert gar nicht, sondern sortiert weiter seine Karten. Genau. Also wie gesagt, wenn man ransucht, merkt, das macht er total scheiße. Aber genau. Macht er halt weiterhin. Und irgendwann, weil Batman kriegt halt überhaupt keine Antwort, also dieses, ne, ich will es einmal versucht haben, genau. Um dieses Ereignis abzuwenden, nur einmal. Dann reicht es ihm aber, er fasst die Hand von ihm, hörst du mir überhaupt zu? Mhm. Und packt halt zeigt halt erst noch auf ihn, guckt sich seine Hand an und sieht halt Schminke an seiner Hand. Ja. Und das kann nicht sein. Ja. Weil das Weiße vom Joker, das ist zwar in den Hollywood-Filmen immer anders gemacht worden, aber der Joker ist weiß. Ja. Der Joker ist in dieses Chemie-Ding reingefallen. Ja. Und das hat die Haut gebleicht. Ja. Der braucht keine Schminke. Der braucht Schminke, um normal auszusehen, aber nicht Schminke, um weiß zu werden. Und das Interessante ist, das hat Brian Bolland hat das super gemacht, wenn man mal zurückgeht, mal auf die allererste Seite sozusagen. Ja. Er hat einen wunderbaren Stil, Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Wenn man schaut, Seite 1 besteht aus 9 Bildern. Mhm. Achso, das geht durch. Ja, alle gleich groß. Ja. Also von der Aufteilung her überhaupt nichts Wildes. Nächste Seite, genau das Gleiche. Mhm. Dann die nächste Seite. Dann hat er mit einem Mal dieses große Panel mit dem Batman und dem Joker als quasi eine Großaufnahme davon. Mhm. Dann läuft das Ganze normal weiter, wieder mit den 9 in der Aufteilung. Und dann, um das drauf zu lenken, ja, hat er mit einem Mal ein großes Panel in der Mitte. Genau. Ja. Also er unterbricht Batman das. Batman wischt seinem Gegenüber halt, ich habe bisher Joker gesagt, aber es ist nicht der Joker, wischt ihm über das Gesicht und zieht den an sich ran. Wo ist der? Genau. Na, und dann kommt halt raus, der Joker ist entkommen. Ja. Genau. Und das ist halt eine sehr, sehr üble Geschichte. Genau, genau. Ja, wir, also dann gibt es also auch dann direkt einen Schnitt. Also wie gesagt, ich finde es halt einfach, dann fragt ihr ihn noch, ne, weißt du, was du hier angerichtet hast und so weiter, was du freigelassen hast. Ja. Dann kommt halt ein Schnitt. Das ist auch so eine amerikanische Sache, dass, also ein Schnitt sage ich schon, das ist halt, also Szenenwechsel. Ja. Auf der nächsten Seite sieht man halt eben auch wieder, jetzt achte ich auf die Größe von den Frames, aber es ist halt wirklich so, ne? Also man sieht halt erst einen, der irgendwie ein altes Jahrmarktsgelände verkaufen will. Mhm. Diese Jahrmarktsgelände, die scheinen irgendwie so eine amerikanische, das hast du, glaube ich, auch gesagt. Ja, diesen permanenten Rummelplatz, ich glaube, den sie auch als Karneval bezeichnen. The Carnival. Also dieser permanente Rummelplatz, und wenn der nämlich pleite geht, dann bleibt der einfach stehen. Ja. Und das ist jetzt, sag ich mal, das, was sich der Joker als Ziel ausgewählt hat. Ja, vor allem, das ist so dieses der Gast, den, also ich glaube, jeder, der schon mal einen Batman-Comic gelesen hat, wird einfach am ersten Bild, da sieht man einfach nur die Hand. Und allein die Art vom Handschuh, das ist Joker. Punkt. Ja, ne? Ja. Also ich meine, man sieht sowieso die ganze Seite, aber wenn man es im Guided View sehen würde, dann würde man halt zuerst das kleine Bild sehen, aber man erkennt sofort, also es ist steht. Es ist sehr cinematisch, weil so würde man das machen. Ja, ja. Nicht direkt totale und dann auf ihn, sondern erstmal ein Detail. Er macht den Rummelsatz, das ist eine Todesfalle, ne? Kleine Kinder könnten sich verletzen, so nach dem Motto, es ist alles kaputt und so weiter. Oh, sie mögen es also nicht. Nicht mögen? Ich bin verrückt danach. Genau, genau. Mit dem entsprechenden Gesicht. Genau. Wie gesagt, großartig vom Artwork her, wenn man sich das anschaut. Das habe ich mal abgezeichnet. Das ist total geil. Also ich meine auch heute, es wird viel ja mit diesen Begriffen rumgeschmissen. Aber das sind wirklich diese, das sind diese ikonischen Dinge, ne? Wo jeder weiß, das ist dieses Panel aus Killing Joke. Also absolut. Wie das Cover oder so. Ne? Also 10.000 Mal zitiert oder so. Ja, da fallen mir auch nur ein paar Dinge ein, aber das sind halt so diese Klassiker. Ich mein, Dark Knight Returns, bei Nightfall, es gibt halt so ikonische Panels, wo es halt einfach... Und was wir eben vielfach haben, das haben wir jetzt, kommt am rechten unteren Rand jetzt dieser Seite, zum ersten Mal, wo wir so eine Art Überleitung haben, aus der damaligen Gegenwart in die Vergangenheit des Jokers. Ja. Ja, ich sag mal, so eine Art grafischer Übergang, so ein Bild, was in gewisser Weise wieder aufgenommen wird, was einen da so hin und her leitet. Ja, aber auch von der Farbe her, von der Farbgebung. Ich meine, du hast ja gesagt, das ist die neuere Version, die wir hier haben. Genau. Ich weiß nicht, wie es in der Originalversion aussah, die halt so knallebunt gewesen ist. Ja, genau. Also in der neueren Version, gut, beim Joker fällt es nicht auf. Der war einfach noch ein bisschen greller, aber das fällt bei Joker nicht auf. die Umgebungsfarben. Ah, okay. Das ist einfach der Punkt. Die sind in der originalen Version sind die deutlich kräftiger alle. Hm. Beziehungsweise teilweise haben sie dann sogar Farbe bekommen, weil wir werden jetzt gleich Sachen sehen, die haben gar keine eigentlich. Ja, also die Farben jetzt in dieser neueren Version, die Brian Bolland selber nochmal kolorieren durfte, weil er mit dem ursprünglichen nie so zufrieden war, sind alle deutlich ausgewaschener. Es sieht eigentlich mehr wie ein uralter Film jetzt aus. Ja, nächste Seite wieder Rückblende und es ist Graustufen. Ich hatte, aber lustigerweise, als ich mich gerade daran erinnert hatte, ich habe irgendwie Sepia im Kopf gehabt. Mhm. Ne? Also es ist halt schon so. Genau. Es gibt nur so ein paar farbliche Akzente dabei. Ja. Das ist, sage ich mal, das sieht man am ganzen Bild. Das ist sozusagen wie als wenn man jetzt einen Schwarz-Weiß-Film, ich sag mal, einen 40er-Jahre Schwarz-Weiß-Film, den schneiden wir jetzt in einen 80er-Jahre aktuellen Film rein. Okay. Ja, man sieht das am ganzen Äußeren. Ja, der vom Look her, wenn man sagt, er ist der Komödiant und die Art und Weise und so, das sieht schon sehr nach 30er. Ja, ich meine, es geht rechnerisch alles nicht auf. Ja. Aber es sieht schon sehr danach aus. Wobei ich bei diesen Rückblenden generell der Meinung bin, die muss man mit Vorsicht genießen. Weil der Joker ist ein unzuverlässiger Erzähler. Ja. Also das, was man ob das alles so hundertprozentig stimmt, wie das da erzählt wird, da kann man auch noch drüber spekulieren. Kann man nicht wissen, weil wie gesagt, diese Rückblenden sind ja von ihm, er erzählt das. Ja. Er erinnert sich, ob er sich richtig erinnert, keine Ahnung, spielt auch im Grunde genommen eigentlich gar nicht so wirklich die Rolle. Ja. Weil sein Handeln jetzt in der Gegenwart von Killing Joke basiert auf dieser Erinnerung. Genau. Und ob die jetzt stimmt oder nicht, spielt keine Rolle, aber er glaubt sie. Ja. In der, ich sag mal. Vielleicht auch nur in diesem Heft. Genau, ne? Irgendwann glaubt er an wieder was ganz anderes, aber er glaubt dran und deswegen fühlt er sich da motiviert zu dem, was er dann versucht zu machen. Ja. Und so Sachen sind halt auch in Farbe. Also ich gucke gerade, gut, die Glühlampe ist halt in Farbe, aber das ist so, wie heißt das Zeug nochmal? So Fliegen, genau, Fliegenband oder wie heißt das? Genau, also die Glühbirne leuchtet, dann gibt es diesen Klebestreifen, an dem die Mücken Fliegen so fest kleben. Genau, und Calamaris. Und Calamaris. Genau. Also das ist interessanterweise haben alle die gleiche Farbe. Ja, das ist alles in diesem komischen, kranken Orange irgendwie. Genau, so ein super halt ausgeblichenes Orange. Ja, ja. Ja. So also auf die Story lest es. Genau. Ne, also genau. gescheiterter Comedian, der sich gerade bei seiner Frau beklagt, dass er eine Pointe und keinen Erfolg hat und genau, so weiter. Genau. Ne? Also eigentlich nur so die, es klingt jetzt gemein, ne, aber die etwas unschöneren Sachen, die tauchen in der Vergangenheit nur in Farbe auf. Das ist halt irgendwie, also es ist nicht so, dass er jetzt also wenn man das Ganze jetzt irgendwie narrativ vielleicht betrachtet, er erinnert sich, aber man hat irgendwie das Gefühl, es ist keine schöne Erinnerung. Weil Sachen, die eigentlich eher so ein bisschen, also so lecker sieht der Tintenfisch auch nicht aus und dieses Fliegending. Genau. Oder die Hauswirtin, die sehr, sehr schrumpelige Alte, die so fast so hexenmäßig aussieht, die hat halt ein geblümtes Kleid und rosa Schleifchen. Das ist halt alles, was in der Erinnerung des Joker in Farbe erscheinen darf. Also es ist eine ziemlich seltsame, es ist seltsam verschoben, weil die Sachen, die bunt sind, an die würde man sich eigentlich gar nicht erinnern, aber gut. Ja. Ja. Und dann auch schön dieses, ne, also er greift halt zu seiner Frau und sie will ihn halt, und dann bildhafte Überblendung zum, also ich kann mir das im Film dann, ich habe es jetzt total vergessen, wie sie es im Film gemacht haben, aber das Comic ist schon sehr, sehr filmhaft, ne? Da sieht man halt eben, wie er halt im einen Bild im Spiegel zu sehen war, im anderen spiegelt sich das halt auch und dann steht da Laughing Clown drüber und Genau. Er ist auf dem, wie gesagt, auf dem Karneval, er übernimmt den Platz, sagt dem Typen, der ihm jetzt da diesen Karneval oder diesen Rummelplatz, diesen Rummelplatz da jetzt an sich verkaufen will, dem er sagte, nee, das habe ich sowieso schon alles lange, ich war schon bei deinem Partner und der hat uns das da überschrieben. Genau. Der wird das wahrscheinlich auch nicht überlebt haben und dieser andere Typ eben genauso wenig. Ach, und sie sind ja auch ziemlich glücklich darüber. Genau. Geht weg und man sieht halt das Bild von dem Vorbesitzer, müsste man jetzt sagen. Genau. mit dem Joker grinsen. Also genau. Der Joker arbeitet halt immer noch mit diesem, wie heißt das, dieser Joker-Chemikalie, die genau. Gesichtszüge verzerren lässt und die Leute genau. sterben halt mit genau. einem fetten Joker-Grinsen. Genau, mit einem fetten Joker-Grinsen, Augen aufgerissen, ja. Batman in der Höhle. Genau. Als nächstes. Genau. Das haben sie im Film etwas anders gemacht. Also diese Szene ist auch selbstreferenziell ein bisschen. Mhm. Du hast mich darauf hingewiesen, da oben ist zum Beispiel, er snappt die Joker-Karte vor so ein altes Foto, ist es im Comic, aber es ist eigentlich ein altes Bob Kane-Cover. Steht ja. sogar Bob Kane noch drauf. Genau. Dann hat er auf dem Bildschirm hat er die verschiedenen Joker-Stadien eigentlich, also über die verschiedenen Jahrzehnte. Da sah er so aus und dann als allererstes. Genau. Im Film, also in der Comic-Verfilmung, haben sie es auch so gemacht. Nur da haben sie es halt, weil die Comic-Verfilmung ist vor 2 Jahren oder irgendwie so rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wann. Warte mal. Ich hab sie noch hier liegen. Ich kann mal nachgucken, wann ist die denn rausgekommen. Die ist rausgekommen. Der blinde Mann guckt. Sekunde. Der blinde Mann findet es nicht. Ja, vor kurzem. 2016. Ja, 5 Jahre her. Ist jetzt schon 5 Jahre her. 5 Jahre her. Gut gealtert. Ja, ja. Ich weiß schon, was ich sage, wenn ich sage, dass mir gefallen animierte DC-Sachen wesentlich besser als animierte Marvel-Sachen. Da hat man halt eben den Joker, den 89er Joker drin, Anspielung darauf, dann Tod in der Familie. Ich weiß gar nicht, ob das da schon passiert ist. Death in the Family ist da, glaube ich, noch überhaupt nicht passiert. Also Brian Todd ist noch gar nicht tot zu dem Zeitpunkt, als Killing Joke rauskam. Und das haben die natürlich in den Film reingebracht. Genau, Jason Todd gibt es zu dem Zeitpunkt noch. Genau. Ja. Und auch das ist jetzt wieder komplett, ne? Also eigentlich wird man als Leser dazu eingeladen, das einfach so auf sich wirken zu lassen und auch wirklich ein bisschen länger da zu verweilen. Mhm. So Bat-Höhle, dann sieht man sogar den Batcopter, aber das ist eine uralt Version von Batcopter. Das ist so eine 40er, 50er Jahre Variante. Ja. Ja. Steckt voller Easter Eggs. Ja. Unten sieht man einen Pinguin und so weiter. Ja. Also. Ja. Dann kommt Alfred und Alfred sieht aus wie Alfred, sowohl in der Verfilmung als auch, weil Alfred sieht normalerweise in Realfilmen nie aus wie Alfred. Nein. Er verhält sich oft wie Alfred, aber er sieht nicht aus wie Alfred. Ja. Ich fand Michael Gough und Michael Caine waren für mich die Spot-on-Alfreds irgendwie. Vom Wesen her, ja. Ja. Definitiv. Weil Alfred bringt immer dieses Essen, was Batman niemals isst. Ja. Das ist allerdings wahr. Ja, er macht ja immer diesen Snack und sagt, Sie müssen unbedingt was essen, Sir. Und meistens macht er es dann nicht. Ja. In diesem Fall, nämlich, das ist auch das Interessante, er bringt auch was, er stellt es hin, er hat da irgendwie, er hat Tee, er hat Sandwiches da. Mhm. Batman wird es wieder nicht essen. Natürlich nicht. Nein, weil das ist der Running Gag. Ja. Ja. Ne, also, da stellt sich Batman einfach nur die Frage, wie können sich zwei nur... Eigentlich ist das nur eine, um Gottes Willen, irgendwas Schlimmes wird passieren und warum habe ich es nicht stoppen können, Szene. Was anderes macht die Szene eigentlich gar nicht. Ja, ja, genau. Ja. So, jetzt haben wir den Vater-Tochter-Tag von Gordon und Barbara Gordon und Jim Gordon. Wie gesagt, Joker ist schon entkommen und so weiter. Lustigerweise, unten sieht man halt Batman Detective Comics 27, so Action Comics ist Superman, Detective Comics 27 nachgezeichnet als Zeitungscover. Genau. Ne, also als Erinnerungszeitungscover. Genau, Jim Gordon sitzt zu Hause und hat ein Zeitungsausschnittsalbum mit Sachen von Batman. Genau. Irgendjemand hat gequatscht und hat dem Gotham Examiner erzählt, dass der Joker aus Arkham Asylum entkommen ist. Ja. Ja, kann man übrigens sehen, auch da, weil das war die Comic-Kontinuität, ja, eine Exklusiv-Story von Vicky Vale. Stimmt, Vicky Vale Exclusive. Ja, irgendjemand hat... Ich nenne dich wirklich nochmal Adlerauge hier. Irgendjemand hat Vicky Vale erzählt, dass der Joker geflohen ist. Also ich wette, die Gotham-Polizei hätte das lieber ein bisschen verschwiegen Oder die, ja, wer weiß, wer das gewesen ist. Die Jungs von Arkham Asylum hätten das wahrscheinlich auch lieber verschwiegen. Ja. Ja, also Batman, wie gesagt, weil Batman hat sogar so lange ausgehalten, bis irgendwie ein Kameramann gekommen ist, weil man sieht, da macht einer ein Foto von Batman und Batman will das nicht. Egal. Also, genau. Ja, wobei ich halt nicht weiß, ob das nicht das kann ja alles sein. Genau, also Jim Gordon und Barbara, nicht mehr Batgirl Gordon. Genau, aber Unterschied zur Comic-Verfilmung ist halt, sie sind hier bei Jim zu Hause. Also Barbara wohnt wohl, glaube ich, im Original-Comic noch bei ihrem Vater zu Hause und ist halt, ich meine, sie lebt bei Jim noch zu dem Zeitpunkt. Ich glaube auch, ja. Na, ist ja. Und im Comic besucht Jim seine Tochter eigentlich immer. Ja. Ist doch Tochter, ja, natürlich. Ja, klar. Ja, da, ich habe gerade ein bisschen, weil das haben sie auch zwischenzeitlich mal geretconnt. Also das war, dann war das die Nichte und sonst irgendwas. Okay, also. Gut. Ne, also es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Szene, ne? Was könnte schon Schlimmes passieren? Genau. Übrigens auch wieder, jetzt habe ich nämlich drauf geachtet, auch wieder absolut gleichförmige Panels. Genau. Ja, das ist halt, irgendwie wiegt einen das so, ja, in Sicherheit vielleicht. Ja, ja. Also man hat das Gefühl, es passiert nichts Dramatisches. Genau. Man guckt von einem Bild zum nächsten und so weiter. Weil Panelgröße ist, Zeit vergeht und so weiter. Also das vermittelt einem so dieses, die Zeit, ne? Es dümpelt, der Tag dümpelt zu sich hin. Genau. Es ist ein nettes Treffen. Weil man sieht, es sind jetzt 6 statt 9 Bilder. Ja, genau. Ja, es ist nicht mehr ganz so kleinteilig. Es ist alles ruhig. Es ist alles gut, alles easy. Ja. Vater und die Tochter, sie hat ihm Kakao gemacht und Die sitzt da. Was soll schon passieren? Die Tür geht auf und ein gewisser nicht weiß geschminkter, aber weiß gebleichter Mann mit einer Waffe steht, also der Joker steht halt in der Tür, zielt auf sie und dann scheint irgendwie die Zeit sich zu splitten, so empfinde ich das, weil du hast auch wieder diese 9 Panels, aber ganz oben rechts das Panel ist halbiert. Und zwar sieht man auf der einen Seite die Knarre und auf der anderen Seite das entsetzte Gesicht von Barbara. Genau, genau. Und ich glaube, mit diesem Split läuft die Zeit auch schneller. Also das ist für mich irgendwie so dieses, weil die nächsten Bilder, also wenn ich jetzt zum Beispiel voll im Analysemodus hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel den da drunter, weil Barbara wird halt jetzt erschossen. Angeschossen, Entschuldigung. Genau. Über den Haufen geschossen, angeschossen. Wenn ich da den Ablauf mache und das mit dem Panel oben vergleiche, sind ja dieselben Größen, aber unterschiedliche Geschwindigkeiten. Genau, also das Interessante ist, wir haben diesen Verlauf in der Geschichte. Mhm. Es klingelt an der Tür, sie geht hin. Ja. Und für den einen Moment, das sieht man, das eine Bild, der Joker, dann die Waffe, dann das Gesicht von Barbara Gordon. Zeit scheint still zu stehen. Dann fällt der Schuss und dann geht es so richtig los. Ja. Und auch witzigerweise, die Augen leuchten auch hier so. Weil im Film haben die das super krass dargestellt. Also das leuchtet da richtig so mit, ich weiß gar nicht, wie man das so nennt, Rotoskopie oder von hinten, dieser Leuchteffekt. Ja. Ich fand die Szene im Film fast unheimlicher als hier. Ja, und kann man sich gut merken, die Szene, der Joker mit der Waffe in der Hand und das aufgerissene Gesicht, das kommt ganz zum Schluss nochmal. Ja? Ja, ich sag's dir, wenn wir soweit sind. Joke am Rande, der Joker hat ein Hawaii-Shirt an. Okay. Ja, der Joker hat ein Hawaii-Shirt an, er hat seine Kamera dabei, also wie als wäre er im Urlaub. Mhm. Ja. Mit dem Hawaii-Shirt und er hat eine Magnum in der Hand. Ja, ich meine, die 89 das gelesen haben, die haben wahrscheinlich gelacht. Ja, okay. Ja. Ah, ja, okay. aber wie soll man da jetzt im Jahre 2021 kommt man im Leben nicht drauf, aber das Witzige ist, also er hat quasi das Hawaii-Shirt von Magnum PI. Ja. In der Hand, eine Kamera, ist also nur Urlaub und so weiter und hat eine Magnum in der Hand. Und genau, also der Joker hat sich für das Ding angezogen, als würde er eine Urlaubsreise machen, hat wohl noch seinen Hut auf. Also es ist crazy. Es soll crazy sein, crazy. Ja. Ja, Barbara Gordon angeschossen, Jim Gordon wird halt der kriegt überhaupt keine Zeit. Ne? Also er hat auch zwei Panels später, hat er sogar noch die Schere, mit der er gerade noch in die Zeitung ausgeschnitten hat, in der Hand. Da wird er schon von den Schergen kaputt, zusammengeschlagen und also K.O. geschlagen und aus dem Raum gezerrt. Genau. Und Barbara kann noch stottern. Ja, warum tust du das? Ja, to prove a point. Ich möchte eine Sache klarstellen, so nach dem Motto. Ich möchte etwas zeigen. Ich habe was zu beweisen, ja. Here's to crime. Genau. Achso, auf das Verbrechen. Genau, er hat sich einen eingegossen. Genau. Ja. Und auch hier wieder Cut. Und das ist halt lustig. Ich habe es jetzt beim ersten Mal, also das letzte Bild endet quasi mit derselben Handgeste wie... wie jetzt die Gegenwart anfängt, aber jetzt fängt die Rückblende mit derselben Handgeste an, weil jetzt haben wir dann den Vergangenheits-Joker, den noch nicht Joker, den Comedian. Also nicht den Comedian, sondern den Komödianten. Den Komödianten, ja. Haben wir halt im Prinzip mit demselben auch hält Glas hoch und auch hier wieder der Hummer, den sie gerade futtern, der ist in diesem komischen Orange. Genau. Der ist da so ein bisschen eingefärbt. Die eine, so eine Tasche mit so einem auffälligen Muster. Hm. Ach, ist die auch? Ja, Tatsache. Dieses Muster hat garantiert einen Namen, der mir jetzt so völlig abgeht. Egal. Sitzen da in so einer Kaschemme, haben da Hummer, unterhalten sich. Ja. Und, also er lässt sich, also man braucht gar nicht zu wissen, wer da wer ist. Man sieht aber, da lässt sich einer, der absolut nicht dahin gehört, das sieht man an der Körperhaltung schon, der lässt sich mit Typen ein, mit denen er sich nicht einlassen sollte. Genau, also da sind so ein paar, der eine ist so ein Stiernacken, da ist ein Matrose dabei. Ja. Die eine Dame im Vordergrund, die scheint... Wieder sehr 30er, das Ganze. Sieht aus, als würde sie da eher so auf Kunden warten oder sowas. Der daneben, der hat schon sehr viel zu viel gehabt. Man hat auch ganz oben den Stereotypen Seemann mit, ich weiß gar nicht, gibt es diese Kappen überhaupt noch oder sind die seit den... Doch, die gibt es tatsächlich noch. Ja, also ich sage als Marine, ne? Marinesoldat. Achso, Marine, okay. Als Marinesoldat, Marinematrose, ja. Also die gibt es tatsächlich noch bis heute, glaube ich. Also es geht letzten Endes darum, wie gesagt, ich finde es wahnsinnig interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eine Graustufe ist bei der Tasche. Kann aber auch sein, dass das ganz... Es ist ein bisschen schwach. Aber was auf jeden Fall in Farbe ist, ist der Hummer. Ja. Lustigerweise auch die Geräusche, die sie mit dem Hummer machen. Ja. Und es geht darum, das habe ich im Film das erste Mal richtig eigentlich, ich komme heute irgendwie ein bisschen schwer vom Begriff vor oder so. Es sind eigentlich zwei organisierte, also zwei Mafiosi-Typen, zwei Mobsters. Ja. Die haben eigentlich diese Figur des Red Hood erfunden. Ja. Um halt eben, und den besetzen die halt, mal trägt der das Kostüm, das sind immer irgendwelche Niemands, die sie sich dazu holen, so nach dem Motto, wir Mafiosi sind es ja nicht gewesen, das war diese verrückte Red Hood Gang, ne? Was wollt ihr von uns, das ist quasi ein Täuschungsmanöver. Richtig, und das Interessante ist, die Red Hood ist übrigens auch in Farbe. Ja, das Interessante ist, sie machen im Grunde genommen das, was Bob Kane gemacht hat, ja, nämlich es gab Batman und sie erfinden den Schurken dazu. Weil Batman gibt es zu dem Moment schon. Ja. Ist zwar in dem Moment, wo diese Flashbacks spielen, ist Batman noch so eine ziemlich obskure Figur. Ja, ja. So dieser Fledermaus-Typ oder so, von dem man so ein bisschen schon was gehört hat. Auch wenn man den Anfang von Batman liest. Also ich habe ja Batman DC Detective Comics 27, 28, 29 und so weiter, wo es dann langsam losgeht. Ja. Man fragt sich, also das ist irgendwie, der kämpft gegen niemanden. Ja. Also gegen, ja. Genau. Ne? Und wie gesagt, die haben also diese Figur Red Hood erfunden, um quasi davon abzulenken, dass sie da im Grunde genommen hinterstecken. Ja. Genau. Und der später der Joker sein wird oder zum Joker wird, der hat da eben da eine Connection, die sie ausnutzen wollen. Ja. Und ich finde es halt, die Art und Weise, wie sie diese Hummer da essen, ne? Also die werden ja seziert und so weiter, es hat was sehr, sehr Gnadenloses, wie sie den Viechern da die Gliedmaßen einzeln rausreißen. Mhm. Und das Interessante ist eben, weil Barbara Gordon angeschossen worden ist. Ich meine, wir nehmen es ja nicht zu sehr voraus, Barbara Gordon wird erstmal so schnell nicht wieder aufstehen. Nee. Ja, Barbara Gordon landet ja gelähmt im Rollstuhl. Es wird, glaube ich... 30 Jahre dauern, bis sie wieder aufsteht. Ja. Ja. Also Barbara Gordon hat eben, das sagt der Joker ja sogar, nachdem er auf sie geschossen hat, so nach dem Motto, die läuft so schnell nicht mehr durch die Gegend. Ja. Also das war schon geplant. Und jetzt sieht man den, die brechen da jetzt bei Homer so die Beine ab und so, wo wir gerade bei Barbara Gordon, die dann eben nicht mehr laufen wird. Ja. Und was ist das da oben für ein Riesenvieh? Irgendwie läuft, das sieht so aus. Da sitzt ein Käfer auf der Lampe. Als ob ein Riesenkäfer auf der Lampe sitzen würde. Sowas, also das Ganze, bei einer Erinnerung ist auch irgendwie geil. Ne? Aber das Ganze wirkt absolut aus der Zeit gefallen. Also diese Schurken, diese ganze Kneipe, das ist irgendwie 30er, 40er. Irgendwann im Irgendwo. Ja. Also da hat man auch dieses Ding, was dann sozusagen ein bisschen abgestrahlt hat auf 89er Batman im Kino. Ja, ja. Nämlich dieses, das ist nicht jetzt, das ist nicht damals und so weiter. Das ist so ein Mischmasch. Ja. Ja, das war ja im 89er Batman auch so. Ne? Also man hatte auf der einen Seite so diese Trenchcoats, die Hüte und auf der anderen Seite lebte man irgendwie teilweise in der Zukunft, hatte man das Gefühl. Die hatten die Klamotten aus Dick Tracy, die Autos waren irgendwie alle mindestens 10 bis 15 Jahre zu alt. Ja, und dann war noch so ein bisschen Art Deco auch aus den 30ern und dann gab es aber irgendwie Technologie dazwischen. Aber hallo. Die war futuristisch, wobei sie dann trotzdem, obwohl das alles Bildschirme waren und so, waren sie aber trotzdem in so einer altmodischen Form drin, als hätte jemand in 30er Jahren das irgendwie erfunden. Ja. Also fängt hier schon so ein bisschen an. Ja. Weil da kannst du das sehen, an dem Panel, deswegen sagte ich das. Ja. Weil wir haben hier unten die Überleitung. Ja. Der dem die beim Hummer die Beine nimmt, eine Seite weiter. Der Arzt. Ach, herrje. Der Barbara Gordon liegt im Krankenbett und der Arzt hat ihre Beine in der Hand, um zu gucken, ob sie irgendwas spürt. Ja. Und also sagt halt dabei, die Kugel ging durch ihr Rückgrat durch sie wird nicht mehr. Und Harvey Bullock steht daneben und so raucht. Schlimm das alles sein mag, aber er hat auf jeden Fall seine Zigarre dabei. Er macht sich gerade eine an. Er hat sich eine an und das Interessante ist, Batman ist also auch ins Krankenhaus geeilt. Und hat eine Joker-Karte dabei, oder die Joker-Karte, die er aus Arkham Asylum mitgenommen hat, nur um die dann ein paar Panels weiter zu zerdrücken. Er hatte sie gerade in der Hand. Also, ja, irgendwie. Genau, ja. Weil das Interessante ist, Harvey Bullock geht raus, er bleibt mit Babs zurück und die Karte landet zerdrückt auf ihrem Krankenbett. Ja, und sie kriegen aber erzählt, dass sie Barbara ausgezogen haben. Also Joker und seine Leute haben Barbara ausgezogen und genau, sie haben die Abdeckung der Linse gefunden, also dass er offen daraus schließen sie, dass er da Bilder gemacht hat, weil wo kommt sonst der Objektivdeckel her und so weiter. Und er sagt, das sei hier im Original pretty sick. Er sagt, gut, jetzt spricht er sie an und sie wird auch wach. Ja. Und das hat natürlich in der Verfilmung ein bisschen mehr Impact, weil man sie halt kurz vorher noch sehr intim gesehen hat, was die Fans damals gehasst haben. Geht ja nicht, zwei Erwachsene, die Sex miteinander haben. Das war furchtbar. Gut, brauchte man jetzt hier für den Comic nicht, weil die Beziehung zwischen Bruce Wayne Batman und Barbara Gordon Batgirl ist dann eher Vater-Tochter. Zu dem Zeitpunkt, Batgirl hatten sie erfunden für die Batman-Fernsehserie 66, 67. Ah, war das so? Okay. Ja, also zu dem Zeitpunkt, als die Geschichte entstand, gab es seit über 20 Jahren Batgirl im Comic. Ja. Das heißt, die Leser wussten, worum das hier geht. Und hier wird eigentlich nochmal unterstrichen, was wir eigentlich schon wissen. Diesmal hat er keine Grenzen, kennt er keine Grenzen. Also du hättest die Augen von ihm sehen sollen. Also der Joker ist komplett fernab von allem. Ja. Also auch für Joker-Verhältnisse. All shackles are off. Ja, genau. Huge. Also selbst für Joker-Verhältnisse, das ist cold. Ne? Und wieder Transition. Genau. Barbara Gordon flehend fast an das Revers von Batman. Genau. Oder zumindest an den Umhang. Sieht aus, als würde es ans Revers. Er hat ja kein Revers. Genau. Sie packt ihn Schnitt am Cape. Und man sieht halt, wie Jim Gordon halt auch am Revers gepackt wird und ihm wird halt sein Hemd und seine Klamotten halt komplett ausgezogen von diesen Das war, glaube ich, damals noch die Zeit, wo Joker immer irgendwelche kleinwüchsigen Minions hatte. Also da war immer mindestens ein Kleinwüchsiger. Aber es ist irgendwie interessant. Also mit irgendwie mit Ausziehen und so. Alan Moore hat es damit, ne? Ja, ja, klar. Also Brite halt. Ja. Weil das war bei Barbara Gordon, jetzt hier. Ja, bei Watchmen war es ja auch. Also da hat er es. Aber das hat eine Funktion. Also es ist nicht einfach nur so, oh, geil, wir zeigen jetzt mal ein paar nackte Leute. Man sieht überhaupt nichts. Ne? Nee. Also im Gegensatz zu Watchmen, da sieht man alles. Mhm. Aber es hat etwas, also bei ihm ist es halt, er kriegt halt so seine letzten Schutzhüllen oder so. Mhm. Abgenommen, so wirkt das. Ja. Dann kriegt er auch so ein Sklavenhalsband und wird halt von den drei Figuren, die auch sehr, sehr, ja, die haben Kleidchen an und so weiter und Zöpfchen im Haar und so weiter. Ist also sehr, sehr verrückt. Sie sind halt bei diesem Freizeitpark und stehen vor einem Thron, wo der Joker, also das ist ein Thron aus Puppen. Ja. Aus nackten Babypuppen. Ja. Ganz oben ist halt der Joker und verkündet halt dem Commissioner, ja, sie werden jetzt verrückt werden. Ja. Das Interessante ist, man sieht auch noch die anderen Gefolgsleute vom Joker in diesem Comic. Also da ist die so siamesische Zwillinge sind dabei. Ja. Dann eine sehr, sehr schwergewichtige Frau, was ja mal früher war das so als... Ja, ja, See the Fat Lady, Jahrmarktattraktion. Siamesische Zwillinge sind dabei. Ja. Und wenn man guckt, unten am Ende, da ist so eine mit sehr dünnen Armen und mit solcher Schleife im Haar. Okay. Ja, das ist Freaks. Das ist eine Figur aus diesem ominösen... aus diesem Film Freaks aus den 30er Jahren, der dann auf dem Index gelandet ist. Ah, okay. Ja. Also es geht halt, es ist im Prinzip eine Freakshow. Es ist eine Freakshow. Ja. Also sie sind ja alle eine Freakshow. Ja. Der super dünne, die super schwergewichtige, die beiden, die Frauen, die an der Hüfte zusammengewachsen sind. Ja. Im Comic ist das so. Einer, der halt komplett behaart ist. Genau, der mega behaarte und ich glaube, die siamesischen Zwillinge, also Baby mit zwei Köpfen. Ja, ja. Also mega krass. Das hat alles, ja. Ja, dann halt, wie gesagt, der Thron aus Puppen und zwei Puppenköpfe, die brennen, dienen als Fackeln und also es ist halt alles sehr, sehr. Also es ist, wie gesagt, es ist eine absolute Freakshow und Und das Ganze geht noch weiter, ne? Der Joker eröffnet ihm halt den Plan, ich werde dafür sorgen, dass du verrückt wirst. Ja. Ne? Also er sieht das irgendwie philosophisch, das ist das, was ein normaler Mensch machen muss, wenn er vor gewissen Situationen hat, alles, was euch von mir trennt, ist ein schlechter Tag. Genau, das ist der ganze Plan. Der Joker hatte einen schlechten Tag. Genau. Das hat ihn so richtig so von der mentalen Klippe runtergestürzt in den Irrsinn. Und er will einfach beweisen, dass er eigentlich gar nichts dafür kann, sondern jedem, dem das passiert, dem geht es genauso. Ja. Und sozusagen Jim Gordon wahnsinnig zu machen, ist sozusagen sein Beweis. Wenn er Jim Gordon irre kriegt, dann kannst du ja sehen. Ne? Ja. Genau. Es geht in der Vergangenheit weiter. Ich habe hier eine Ladeseite, aber ich glaube, da ist nichts zwischen. Ne? Nee. Genau, es geht in der Vergangenheit weiter. Da wird dem Vergangenheits- Pre-Joker gerade gesagt, dass seine Frau bei einem Freak-Accident mehr oder weniger gestorben ist. Genau, seine schwangere Frau. Seine schwangere Frau, genau, die Frau war schwanger. Weshalb er bei diesem Coup mitmachen wollte, weil er wollte da einfach Kohle für das Kind und so weiter. Genau. Und irgendwas, es war a million to one, also ein absolut seltener Unfall. Im Film haben sie es ein bisschen komisch gesagt, haben sie gesagt, die wollte eine Milchwärme ausprobieren und der hat den Kurzschluss gehabt und so weiter. Das fand ich ein bisschen komisch, aber da steht hier gar nichts von drin. Mhm. Also die Details, warum die jetzt tot ist, die sind auch gar nicht bekannt. Vielleicht weiß es, Joker ist ja eine Erinnerung. Mhm. Vielleicht weiß er es auch selber gar nicht mehr. Ja. ich weiß, da haben sie ja mittlerweile bei drei Joker geredconnt, so ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob sie es geredconnt haben oder nicht. Da nimmt Batman halt eben Bezug auf diese Geschichte und sagt halt, wer der Joker ist, habe ich eine Woche, nachdem er aufgetreten ist, erfahren. Mhm. Es spielt aber absolut keine Rolle. Und seine Frau, die ja jetzt hier tot sein soll, die ist wohl gar nicht tot. Aber das ist in diesem Jahr erst geredconnt worden, ob das stimmt. Interessant hier finde ich vielmehr, dass nichts in Farbe ist. Mhm. Na, also das ist wahrscheinlich eine der düstersten Erinnerungen. Genau, genau. Und da ist gar nichts koloriert. Nein. Na, also er verzweifelt halt komplett. Und wir haben wieder eine schöne Transition. Er beugt halt den Kopf vorne über und die Hände so wie Krallen überkreuzt vor dem Gesicht. Und genauso sitzt Commissioner Gordon auch im Achterbahn, also im Geisterbahnwaggon. Genau. Während der Joker halt eine ziemlich kranke Show ablässt. Also der Geisterbahn mit riesengroßen Videowänden. Also er singt halt hier ein Lied. Das Lied singt er auch im Film. Ich fand das ganz witzig im Film. Es ist irgendwie so ein total gestörtes Disney-Lied gewesen. Ja, es war wie aus so einem Musical-Film. Ja, ja. So ein Musical hat er daraus gemacht. Ja, genau. Das ist hier nur angedeutet im Comic, aber es ist halt... Ja, genau. Und das Ganze genauso garniert, weil zuerst denkt man, ja, davon wird doch keiner verrückt. Aber dann zeigen sie ihm halt wirklich Großaufnahmen von seiner blutend daliegenden, ausgezogenen Tochter. Und die Bilder scheinen tatsächlich so gemeint sein, dass die etwas expliziter sind. Also hier sieht man zumindest einen Hintern von Barbara Gordon oben. Ja. Das hat man jetzt im Film nicht gesehen. Mhm. Aber man sieht halt schon, was daran so schlimm ist für ihn, weil so dieses Lied, da wird keiner von wahnsinnig. Nee. Aber du weißt gar nicht, lebt die überhaupt noch oder lebt die nicht mehr? Ne? Und dann siehst du schon solche Bilder, also der muss doch Krankvorsorge werden. Genau, genau. Don't get even, get mad. Genau. Ja. Fährt wieder raus. Batman sucht immer noch nach dem Joker. Also er sucht halt überall. Genau. Das wäre eigentlich in einem Hollywood-Film so ein Cameo-Moment. Ne? Genau. Also weil hier hat man auch einen Cameo-Moment. Also der Pinguin kommt ganz kurz vor, winkt aber ab. Genau, das findet im Film dann so nicht statt. Genau. Allerdings interessanterweise die Szene, gut, hier ist es nur ein Panel, aber Batmans Kontakt mit den Prostituierten hat sogar in den Film geschafft. Ja. Interessanterweise. Ich finde es lustig, man hat irgendwie eine Tür von der Achterbahn geht auf und man sieht halt einen Typen, der, also die Tür sieht ungefähr so aus wie dieses entsetzte Gesicht von dem Typen, den er gerade befragt, wo der Joker ist, dann wieder Badump. Man hat so einen lila Typen, der ziemlich fett ist. Mhm. Lila ist der Anzug von diesem Mafiosi und ich weiß nicht, wie es in der Originalversion, vielleicht ist es auch noch viel, viel krasser. Und fett ist halt dann der Pinguin. Beim dritten Badump hat man so einen Tiger. Und man guckt sich einfach mal die Höschen von den Prostituierten an. Ja, ja. Na, und das Bat-Signal geht auf. Wieder, badump. Man hat halt eine irre Fratze. Ich deute das fast schon als Batman selber, der halt ganz verbissen nach ihm sucht. Batman kommt halt runter. Dann wieder, badump. Genau, er bekommt von Harvey Bullock, gibt ihm, also der Joker will gefunden werden. Genau. Ja, der will. Er hat also der Polizei Eintrittskarte, er hat eine Eintrittskarte und eine Grußkarte dagelassen. Ja. Also man sieht das halt sehr, sehr schön, dass halt das alles, weil das sind ja durchaus längere Zeiträume. Das hat er ganz schön, weil Batman ist da im Teil der Stadt, geht zu diesem Mafia-Typen, geht ins nach Blackgate. Ich glaube, Cobblepot sitzt in Blackgate. Ja, das ist eine Blackgate-Wache. Dann befragt er die Prostituierten, dann scheint er schon länger da zu sitzen und das Bat-Signal geht auf. Genau. Dann braucht er auch mal eine Zeit, bis er halt aufs Dach vom Polizeirevier kommt. Dann kriegt er die Karte, geht halt los. In der kompletten Zeit ist Jim Gordon in dieser Achterbahn. Genau. Der muss also da wirklich Stunden um Stunden in dieser scheiß Achterbahn verbracht haben. Genau. Und wir haben keinerlei Sprechblase. Ja. Also wir haben nur diesen Soundeffekt, wie wenn die... Bedump. Genau, wenn der Achterbahnwagen gegen diese Tür schlägt. Genau. Ja. Ja. Und wenn nämlich die letzte Tür aufgeht, dann steht der Joker wieder da. Genau. Also es in freudiger Sinne, Erwartung. Also genau. Das hat sowas wie eine Siegerpose. So nach dem Motto, na, bist verrückt geworden? Ja, genau. Bist verrückt geworden. Genau. Ja. Und also er geht, wie gesagt, der Joker in dem Moment, er geht davon aus, dass er, dass das gereicht hat, alles, mit dem er dann, den Commissioner halt in den Wahnsinn getrieben hat. Genau. Er winkt ihm auch vor dem Gesicht um, so, Commissioner, hallo, jemand zu Hause? Genau. Dann ist er ein bisschen enttäuscht, na, wie langweilig. Genau. Na, und sperrt ihn in den Käfig und, genau. Wir haben ja noch andere... wir haben noch andere Gäste heute Abend. Genau. Und wieder Übergang. Joker steht in der Pfütze, es ist am Regnen, man sieht verkehrt rum den Joker reflektiert in der Pfütze, Schnitt in die Vergangenheit, Abwässer, man sieht halt den Vergangenheits-Joker, kurz bevor er halt in dieses Chemiewerk Ace Chemicals, was man... in der Pfütze in Spiegelschrift lesen kann. Ja. Na, aber genau. Das haben die, glaube ich, auch gesagt. Genau. Wieder hier nur in Farbe Red Hood samt Umhang. Er kriegt es halt über und sagt, ja, warum denn? Ja, kannst du denn was sehen? Ich kann ja gar nicht sehen. Also man sieht halt wirklich, er fühlt sich absolut unwohl und eigentlich, er wollte, glaube ich, auch schon aussteigen. Ja. Durfte aber nicht, weil die Mafia lässt Leute nicht einfach so aussteigen. Wenn die einmal ja gesagt haben, dann ist ja, dann bleibt auch ja. Genau. Ja, dann gehen die halt dann da rein und wollen halt diesen Bruch machen und dann kommen aber Wachposten und ist da, wo der Joker früher gearbeitet hat. Er war Laborassistent, das habe ich vergessen. Genau, also er war, das ist eigentlich der Aufhänger ist, sie müssen durch Ace Chemicals, weil sie zu der Monarch Spielkartenfabrik eigentlich wollen. Ach, du weißt das noch, ich habe das total vergessen. Na, sie wollen, also das ist im Film wie im Comic, ist das so? Ah, okay. Also, stimmt, sie sind nur auf der Durchreise. Genau, also der Grund, wieso der später zum Joker wird, also wir sagen das deshalb so, weil er hat hier keinen Namen. Ja, es wird Comic überhaupt kein Name genannt. Es gibt keinen Namen dafür. Also er ist nicht Arthur Fleck, falls das einer glaubt. Nein. Er ist noch nicht mal wie Jack Napier oder sonst irgendwer. Ja, Jack Napier war eine Erfindung von... Genau. Vom Batman 89. Genau. So, also sie wollen eigentlich einbrechen bei der Monarch Spielkartenfabrik. Genau. Da wollen sie einen Tresor. Der beste Weg dadurch ist eben durch die benachbarte Chemiefabrik. Das ist Ace Chemicals. Genau. Und der später zum Joker wird, der hat da mal gearbeitet. Deswegen soll der das machen. Der soll sie da durchführen, weil das quasi scheinbar leichter ist, als direkt da einzubrechen. Genau, und es kommen aber Wachen und du hast gesagt, es gäbe keine Wachen. Als ich hier gearbeitet habe, gab es auch noch keine. Genau, also das Ding ist irgendwie nach 10 Sekunden, ist eigentlich im Grunde genommen vorbei. Wir haben da so richtig typische 30er, 40er Jahre Gangsterfilm. Ja, ja. Erstmal die Browning raus, die haben auch alle die Schlapphüte an und so weiter. Und wieder die grauenvollen Sachen. Also die Sachen, die er eigentlich nicht mag, die sind farbig. Also der Pistolenschuss ist farbig, das Red Hood-Kostüm, was er die ganze Zeit, boah, das ist so laut und so weiter. Und das Blut, weil die beiden Gangster werden halt tödlich getroffen. Also es wird erst der eine tödlich getroffen und dann steht halt der andere da, er ist unser Anführer und wir sind doch nur hier die Handlanger von ihm und so weiter. Ihn wollt ihr doch eigentlich haben, kriegt aber dann auch eine Kugel in den Kopf. Und in wilder Panik läuft halt Vergangenheits-Joker oder Red Hood ist er ja jetzt fort vor den Wachen, ne? Die halt immer noch in seine Richtung schießen. Also ein Schuss geht auch durch sein Cape durch. Batman unterbricht die Schießerei und sagt, ne, ab jetzt übernehme ich. Und man sieht halt sehr, sehr albtraumhaft dann in einem Panel aus der Sicht, wie Batman auf ihn gewirkt hat. Also alles rot und dann diese teufelsartige Bat. Also er sieht halt eher aus wie ein Teufel als wie ein Bat. Ja, ne? Und, genau. Also die Ohren sind da deutlich größer und so weiter. Genau. Ja. Unterschied zum Film und zu manchen anderen Sachen, weil es gibt auch eine neuere Version davon, das war bei Year Zero. Im Zuge von New 52 gab es so ein Zero Year. Er stolpert nicht über seinen Umhang. Also hier, er hat so viel Angst vor Batman, vor dieser Teufelsfigur, die auf ihn zukommt, dass er übers Gelände springt. Ja. Ne? in etwas rein, aber das sind halt giftige, ätzende Chemikalien. Ja, genau. Und das merkt er sofort, weil, Hilfe, ne, und er hustet und... Genau. Und die Überleitung ist quasi, als in dem Moment, wo er das macht, es hat angefangen zu regnen, es regnet ziemlich genau. viel in diesem Comic. Ja, ja, das ist halt, ist auch immer Nacht. Genau. Also, genau, es regnet, er nimmt diesen Helm ab. Es juckt mein Gesicht, genau, meine und, Hände, es brennt. Er ist eben, weil das gehörte zu diesem Red Hood-Kostüm, dass er quasi ein Smoking anhatte und diesen Helm. Genau. Und die Haare sind grün. Die Lippen sind rot, es blutet aus den Augen, die Haut ist weiß, er hat diese Handschuhe an mit den drei Streifen drauf. Also da kommt quasi das Joker-Kostüm im Grunde genommen her. Genau. Ja. Und dann ist halt eins der berühmtesten Panels, das ist tatsächlich so ein, ich hatte es mal vor, vielleicht habe ich es immer noch vor, mir das irgendwann mal tätowieren zu lassen, weil ich dieses Bild einfach nur geil finde. Er rauft sich, wo er gerade zum Joker geworden ist, er rauft sich die Haare, aus seinen Augen läuft noch so ein bisschen Blut, was aber eher wie Tränen wirkt, und aus seinem Mundwinkel tropft auch Blut runter und man hat halt dieses wahnsinnig gewordene Joker-Grinsen. Genau. Das ist also quasi das erste Mal, dass er als Joker grinst. Genau, also man kann das sehen, das ist der Moment, wo er eben komplett den Verstand verloren hat. Ja. Ja. Genau. Überleitung vom Lachen zum Lachen, jetzt lacht die Freakshow Jim Gordon aus. Genau. Ja? Und da erscheint dann auch schon Batman. Genau. Joker philosophiert noch ein bisschen darüber, dass Leute, ne, ja, die sowas erleben, die werden halt wahnsinnig und genau, so weiter. Genau, er philosophiert und genau. Ne? Und was, genau, er kommt eben, Batman kommt, die anderen vom Karneval flüchten. Ja. Ja. Joker bleibt einfach stehen und grinst. Genau. Er wehrt sich ja noch nicht mal. Also das Batmobil mit diesem riesen Bat-Emblem fährt über diesen Platz und so weiter. Alle flüchten. Ja. Batman steigt aus. Joker bleibt einfach stehen, weil auf den hat er gewartet. Genau. Also der Joker hat keinen Grund wegzulaufen. Ja. Und aus dem Off kommt dieser selbe Text wie am Anfang. Ne? Ich habe kürzlich über uns nachgedacht, über dich und über mich nachgedacht, was passieren wird am Ende. Wir werden uns gegenseitig töten, werden wir, oder nicht? Ne? Also, genau. Dann spritzt Joker so ein bisschen, ich nehme an, es ist Schwefelsäure oder irgendeine eine starke Säure, Batman aus Cape. Genau, verschwindet. Und man hat halt die ganze Zeit diesen Dialog von Batman. Genau. Ne? Entweder killst du mich oder ich kill dich. Genau, ne? Weil das ist der gleiche, vielleicht später. Genau, das ist dieser Monolog aus der Gefängniszelle. Genau. Ja, der kommt hier nochmal in Textboxen. Also die reden nicht wirklich miteinander, sondern das läuft einfach im Hintergrund nochmal durch. Ich habe aber da den Eindruck, das ist die Erinnerung von Batman. Ja. Weil der Joker kann es ja nicht gehört haben. Richtig. Ne? Und Joker flüchtet sich ins House of Fun. Ja. Batman, aber auch interessant, und das ist für mich so ein klein bisschen unterstreicht es für mich, dass er halt eben nicht der Verrückte ist. Ne? Mhm. Weil ein Verrückter wird direkt hinterhergehen. Ja. Macht Batman nicht, er dreht sich um und guckt erstmal, ob Jim in Ordnung ist. Ja, wobei, man kann an der Szene sehen, der Körper ist Richtung Tür gewandt. Er schaut nochmal zurück. Also er ist so hin und her gerissen. So eine Sekunde, ja. Also der Impuls war ja. hinterher ja. und dann so, Moment. Genau. Ja, genau. Ja. Und dann Jim geht's dir wieder gut und dann... Genau, er wird aus dem Käfig befreit. Und das Interessante dabei ist, dass Jim Gordon ihm Batman erklärt, worum es dem Joker ging, weil der Joker ihm das gesagt hat. Und Jim Gordon besteht darauf, dass das alles nach dem Gesetz ablaufen muss. And I want him brought in by the book. Genau. Also er ist nicht wahnsinnig. Wir müssen, Jim Gordon sagt, wir müssen ihm zeigen. Ja, wir halten uns an die Regeln, denn wir sind keine Irren. Genau. Ja. Und das Interessante dabei ist, dass Jim Gordon ihm sagt, das muss hier nach den Regeln laufen. Genau. Und Batman sagt, ich werde mein Bestes versuchen. Genau, ich versuche, was ich... Also, I'll do my best. So. Ja, also nach dem Motto, mach mir keinen Vorwurf, wenn es doch nicht ganz... Ja. Wie gesagt, er hinterher... Ja. Und Batman super düster in dem Bild. Ne? Also wirklich, man sieht eigentlich nur noch die Augen von Batman und... Genau. Er also hinter dem Joker hinterher. Denn ist so ein bisschen... Ja gut, das... Also das Funhaus ist schon sehr, sehr krass. Also man sieht halt wirklich sehr, sehr böse Joker-Gesichter. Genau. Der Joker spricht auch die ganze Zeit, ne, ja, du und ich, wir sind eigentlich dasselbe, ne, und wir sind nur einen schlechten Tag voneinander entfernt. Er hat, da so eine Falle eingebaut. Genau. Noch. Ja. So Spikes auf dem Boden gespickt mit, dass es hundertprozentig Joker-Gift. Ja, ja. Ja, und er tanzt halt dann quasi mit dem Mikro... kommen sie in die Hallen der Spiegel. Genau. Und das war im Film, war das, also hier wirkt Batman wesentlich selbstsicherer und zielgerichteter. Also im Film hat er teilweise sich selber in diesem Spiegelding ein bisschen verloren. Dann kamen nämlich noch die kleinen Handlanger von ihm und haben ihm eigentlich selber noch so ein bisschen zu schaffen gemacht. Also, Also der Unterschied war, dass der Joker philosophiert also darüber immer noch, wie wahnsinnig eigentlich die Welt ist. Und er ist ja gar nicht so sehr irre und so weiter. Das hätte jeder gemacht. Und, also es ist so Rechtfertigungsmonolog. Genau, dann ist das in diesem Spiegelkabinett im Film, hat er die Wohnung, in der er mit seiner schwangeren Frau gelebt hat, die hat er nachgebaut, aber verkehrt rum. Genau. Das heißt, Tische und Stühle und alles sind an der Decke. Genau. Und das, was eigentlich jetzt kommt, ne, wo er dann halt erst versucht, Batman mit seinem Handding zu stechen und ihm Sachen über den Schädel zieht. Und das passiert eigentlich, im Film passiert das in dieser Wohnung. Da schlägt er mit einer Pfanne zu und so weiter. Genau, dann schlägt, wie gesagt, und hier im Comic auch. Er hat da noch einen Pfosten. Mhm. Ja, aber er trifft Batman auch. Aber ich habe irgendwie, weil klar, er zieht ihm halt erstmal so die Augen runter, versucht ihn aber nicht zu demaskieren, ne? Haut ihm volle Suppe ein Brett, dass es kaputt geht über den Kopf. Gut, er sticht halt einmal zu, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er den wirklich ernsthaft killen will. Nee, vor allem ist das Interessante, so wie er will nur einen Punkt beweisen. Ja, aber vor allem so, wie es gezeichnet ist, das ist eigentlich mehr so eine Referenz so an, ich hätte fast gesagt, Dick und Doof oder sowas. weil wirklich, man muss das sehen, quasi in der Comedy quasi, er geht dahin, er zieht in den Augenhöhlen. Das sind die drei Stooges. Eher. Genau, er zieht ihm die Maske runter, dann kann er nicht sehen. Ja. Dann bekommt Batman dieses Brett über den Kopf, das dann auch noch auseinanderbricht. Man sieht, wie die Maske nach vorne geht. Das ist wirklich irgendwie seltsame Szene. Ja. Wenn dann die Seite wechselt, dann kommt der Joker mit dem Messer. Ja. Und dann sieht man, wie Batman ausholt. Und also nein, und dann fliegt der Joker förmlich, wie im Cartoon, fliegt durch die Luft. Und er fliegt durch die Tür und die Tür macht was? Ja. Badump, macht genau, die Tür. Genau. Ne? Ja. Genau. Dann und das, Joker und liegt da, Batman geht drauf zu, Joker dreht sich rum, hat eine Waffe in der Hand. Genau. Dieselbe Waffe, also genauso gezeichnet wie die, mit der Barbara Gordon niedergeschossen hat. Weil da sind wir wieder, wo ich sagte, das Panel kommt nochmal. Mhm. Ja. Ach! Stimmt. Also er dreht sich rum, zielt auf Batman und man hat genau in der Sekunde die Waffe, Großaufnahme, entsetztes Gesicht, dieses Mal nicht von Barbara, sondern von Batman. Ja. Und dann? Genau. Was passiert? Er drückt ab und es kommt aber keine Kugel, sondern es kommt die Fahne mit Klick, Klick, Klick. Ja, ich glaube, die Alternativvariante ist Bang oder sowas. Gibt's auch an der Fahne, ne? Echt? Bang drauf. Ja, ja, aber hier war schon immer Klick, Klick, Klick. Genau. Aber das ist halt, weil Klick, Klick, Klick. Gut, einerseits, man sieht, so wie es gezeichnet ist, er drückt also mehrfach ab. Aber Klick, Klick, Klick ist auch das Kamerageräusch. Ach so, okay. Ja, so, ne, deswegen, ja. Aber man sieht, das ist genau die gleiche Szene, ne? Der Joker mit der Waffe, die Großaufnahme auf die Waffe, das ist, wie gesagt, die gleiche. Ja. Es ist ja auch ein Gag wieder drin, ne? Weil der Joker guckt die Waffe an und sagt, verdammt, sie ist leer. Ja. Nein, sie ist nicht leer, der hat die falsche Waffe in der Hand, weil eine normale Waffe macht sowas nicht. Genau, genau. Ne? Und wo... Vor allem das Interessante ist, dass er dann zu Batman, worauf wartest du eigentlich? Ja, ich habe ein hilfloses Mädchen erschossen und einen alten Mann terrorisiert. Mhm. Ja, warum schlägst du mich? Prügel das Zeug aus mir raus und hol dir die Standing Ovations ab. Nein, dieses Mal nicht. Ja, ja. Weil ich es nicht will. Und jetzt erklärt er ihm halt, ne? Dass wir halt, ne, das ist halt einfach, Also er kommt, glaube ich, dann auch mit dem Monolog von vorher an, ne, und sagt halt, ja, ich habe auch drüber nachgedacht wieder, ne, wir könnten aber auch zusammenarbeiten. Mhm. Ne, ich könnte dir helfen zu heilen und ja. Wir müssen uns nicht gegenseitig töten. Also, ja, also das Interessante ist, er hat ja dem Joker quasi das Angebot schon mal gemacht, nur da war der Joker nicht da. Da war er nicht da, genau. Das war nicht der Richtige. Und das Angebot macht er jetzt quasi jetzt hier. Trotz allem, was passiert ist. Also er ist nicht davon abgekommen. Ja, ne? Er ist nicht davon abgekommen, sondern er macht ihm das Angebot wieder. Und das ist halt so, das fand ich das finde ich nach wie vor im Comic besser, weil man hat halt im Prinzip den Typen, der komplett am Boden, so wirkt der Joker, der ist komplett am Boden, hat überhaupt nichts mehr, hat alles versucht, nichts hat geklappt. Der Joker, also guckt halt ins Leere, und dann, wir müssen uns nicht killen. Ne? Ich könnte arbeiten und was sagst du? Mhm. Und dann guckt er ihn an und ich habe das Gefühl, dass das für eine Sekunde in Erwägung zieht. Ja. Ne, er zieht es in Erwägung und dann, nein, tut mir leid, dafür ist es zu spät, viel zu spät. Genau. Und dann snappt er direkt wieder in den Joker zurück. Da fällt mir ein Witz ein. Ne? Genau. Und dann kommt halt besagter Gag. Vor allem, ja, das Interessante, als Batman die Zelle betritt, ganz am Anfang des Comics, also da waren diese zwei Typen aus der Irrenanstalt. Genau. Und das ist nämlich jetzt der Witz. So there were these two guys in a lunatic asylum. Genau. Das ist nämlich genau das Ding, als Batman in die Zelle reinkommt. Also damit beginnt jetzt dieser Witz vom Joker. Genau. Ja, der Witz ist nicht der Rede wert eigentlich. Also es sind halt zwei Typen in der Irrenanstalt. Sie fliehen aufs Dach und sehen von draußen die leuchtende City, die Freiheit und... Genau, der eine springt vom Dach der Irrenanstalt auf das nächste, der andere traut sich nicht. Der andere traut sich nicht und dann sagt der andere zu ihm, überhaupt kein Problem, guck mal, ich habe meine Taschenlampe dabei. Ich leuchte einfach über den Abgrund hinweg und du läufst über dem Strahl auf mich zu. Und der andere sagt, ich bin noch nicht wahnsinnig. Ja, du würdest die Lampe obwohl sie aus der Irrenanstalt kommt, sagt, ich bin wahnsinnig? Ich bin doch nicht wahnsinnig, wenn ich halb drüber bin, machst du das Licht aus. Genau. Und also, im Prinzip illustriert das die Beziehung. Da waren die zwei Typen in der Irrenanstalt. Genau. Ja? Ja. Joker fängt an zu lachen und Batman zum ersten und, glaube ich, einzigen Mal in der Batman-Geschichte fängt Batman auch an zu lachen. Greift Joker dann noch, ne? Aber das Interessante ist dabei, ich glaube nicht, dass Brian Bolland das wollte. Aber ich glaube nicht, dass Alan Moore das so geschrieben hat, aber Grant Morrison hat das ja irgendwann mal aufgebracht. Okay. Und zwar, wenn man schaut, in der Mitte, und, ich glaube, das ist einfach nur so, weil der Joker lacht, Batman erst so ganz so, also eigentlich müsste ich mich hier noch zusammenreißen. Ja. Und dann lachen die beiden einfach komplett losgelöst im Grunde genommen. Da fällt irgendwie alles ab. Und ich glaube, das, was so ein bisschen so ein bisschen zur Art Missverständnis geführt hat. Man sieht in dem mittleren Panel, sieht man, dass Batman so dem Joker so voll so an der Brust packt. Ja. Und das nächste Panel sieht man nur so die Arme, nur so die Hand vom Joker und das Cape von Batman. Und man sieht dann, sozusagen als Abschluss, man sieht dann noch einmal so ein bisschen die Schuhe, dann sieht man Regen und dann sieht man genau das gleiche Panel. Mit dem die Geschichte begonnen hat. Genau. Die Fantheorie ist halt einfach, dass es, also ich persönlich halte nichts von dieser Fantheorie. Also es gibt so eine Fantheorie, dass Batman quasi über die Grenze geht an dem Moment. Genau. Ne? Also dass Batman im Prinzip den Joker in diesem Moment erwürgt, weil sie lachen, das Lachen hört irgendwann auf. Und die Sirene geht aber weiter. Und die Fantheorie ist halt, dass Batman den Joker in diesem Moment erwürgt. Mhm. Was ich aber vollkommen, finde ich nicht, weil die Sache ist halt einfach, es passt halt nicht, weil dieses by the book, also Batman würde ja den eigenen Punkt widerlegen dadurch. Und es gibt auch Comics, weil das ist halt so halb im Kanon drin. Ne? Es gibt ja auch Sachen, die danach spielen. Ne? Also Barbara Gordon ist ja auch danach dann da und also hätte Batman den Joker da gekillt. Also, nee. Ich glaube, das ist gekommen, nicht zuletzt durch Dark Knight Returns, wo das ja tatsächlich so ist, dass es zumindest so aussieht, als habe Batman den Joker getötet. Selbst da tut das ja nicht. Und selbst da hat er es nicht getan. Also, ich glaube persönlich auch nicht dran, sondern es ist tatsächlich einfach so, Die beiden stehen da und lachen sich da einfach tot, weil die Situation ist dermaßen absurd im Grunde genommen. Ja. Ja. Und ich glaube, den beiden bleibt, also ich meine, zumindest auch Batman, dem bleibt im Grunde genommen gar nichts mehr, weil ja. Er realisiert einfach, er hat sich da richtig Gedanken gemacht, ja. Ist ja nach Arkham Asylum hin und hör mal, wir müssen zusammenarbeiten und so weiter und so weiter. Und er realisiert in dem Moment einfach, aber was habe ich mir da eigentlich eingeredet? Ja. Ja. Ja. Man könnte es auch so sehen, dass der Joker ihn quasi auslacht. Und das hat irgendwie. Ja, ja, ja. Also, und das Ganze ist natürlich halt dieser Teufelskreis, der dadurch, dass das letzte Panel im Prinzip gleich dem ersten Panel ist, da schließt sich halt der Teufelskreis. Und es kann halt wirklich jetzt. Eigentlich könnte man jetzt von vorne wieder anfangen. Das ist gerade der Punkt. Weil er landet wieder in Arkham Asylum, wahrscheinlich kommt er irgendwann raus und so weiter und so weiter und so weiter. Das Interessante, und wie gesagt, der Film endet genau an der gleichen Stelle, was ich auch gut finde. Ja. Also nachdem der Prolog durch ist, ist das Ding einfach wie der Comic. Was ich interessant finde dabei, obwohl diese Geschichte eben jetzt eine, die sich, als sie veröffentlicht wurde, richtete sie sich eben an erwachsene Leser. Mhm. Es ist aber unheimlich viel quasi in den normalen Batman-Mainstream reingekommen. Absolut. Also dafür, dass das eigentlich eine Geschichte ist, die mehr oder weniger außerhalb des Kanons eigentlich sein müsste, weil sie eben sich nicht an die ist so ein 90%. Dadurch, dass sie so beliebt war, ist sie, glaube ich, in den Kanon reingerutscht. Richtig. Also gerade diese Sache, weil ich muss halt sagen, auch wenn das, wir haben ja jetzt gesagt, so 30 Jahre dauert es halt, bis Barbara Gordon wieder stehen konnte, und zwar bis New 52, 2012, 2013, irgendwann muss das gewesen sein. Ich war... So sehr es mich freut, dass sie nicht mehr im Rollstuhl sitzt, aber ich fand's schade, weil Oracle finde ich halt wesentlich cooler als Batgirl. Oracle war eine super Figur. Oracle war eine interessante Figur. Ja. Absolut. Aber wie gesagt, dafür, dass diese Geschichte eigentlich auf den normalen Mainstream eigentlich gar nicht hätte abfärben dürfen, weil sie am Großteil der Leser der damaligen Zeit, die noch nicht Erwachsene waren, die dann Comics gesammelt haben, sondern man immer noch... Vielleicht hatten die auch alle Comic-Händler, die nicht auf die Auf jeden Fall, aber es hat eben, und das ist das Interessante, man sieht, diese Ace Chemicals-Geschichte, die hat Einzug gefunden in Batman 89. Ja. Also da ist das übergegangen, wie gesagt, Oracle als Batgirl, Barbara Gordon. Ich weiß gar nicht, ob Ace Chemicals damals schon dem Römer gehört hat. War das nicht? Nee, Black Mask. Mhm. Black Mask war doch... Aber es ist, also man sieht das, diese Mischung, wo wir sagten, dass das zeitlich nicht so komplett verortbar ist. Ja, ja. Das hat Einzug gefunden in Batman 89, dieses Hin und Her, so ein bisschen 30er Jahre hier, bisschen da, bisschen total. So weiter. Das hat da Einzug gefunden, wie gesagt, mit dem Joker. Ne, das, gut, Tim Burton hat sich da nochmal was anderes dazu, wofür der Typ, bevor er Joker geworden ist, alles verantwortlich ist. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe halt hier irgendwie, das mit diesem Regen, also der Anfang und das Ende von dem Ding, ich höre es praktisch plätschern, wenn ich das lese. Ja, aber das ist halt so. Ja, aber das kann man sehen, das ist total Film noir. Ne? Ja, der dauernde Regen, den hat Ridley Scott zum Beispiel nicht umsonst in Blade Runner reingepackt. Ja, ja. Hier ist er drin. Aber da gab es noch keinen Killing Joke. Nee, aber als Referenz an die schwarze Serie, weil es da auch dann immer geregnet und wir haben hier jede Menge Trenchcoats und so weiter. Ich habe das immer so verstanden, diese Stadt ist so dreckig, die muss die ganze Zeit gewaschen werden, deswegen regnet es immer. Ja, das war tatsächlich bei dem Film Noir, war das tatsächlich auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen diese Metaphorik. Ja. So Dashiell Hammett, da gab es ja im Prinzip keine Figur, die sauber gewesen ist. Genau, also da musst du mal so richtig die Reinigung, so ein bisschen die Art Sinnflut, die vielleicht mal alles wegspült. Oder? Ja. Also klar, ja. Und wie gesagt, also es haben eine ganze Reihe von Aspekten aus The Killing Joke haben es dann, wie gesagt, in den normalen Comic-Mainstream eben geschafft. Ganz besonders eben Barbara Gordon im Rollstuhl als Oracle, dieses Computerwunder. Ja, ja. Und das war gibt ja die Birds of Prey-Serie. Genau. Sehr, sehr erfolgreich genau. gewesen. Genau, also da war ja ganz zu Anfang mit Oracle und Black Canary. Ja. Da war das ja der große Aufhänger, weil Black Canary wusste zum Beispiel am Anfang gar nicht, dass das Barbara Gordon ist, weil das war nur dieses Bild auf dem Bildschirm. Genau. Oracle. Ja. Die hat ja dieses sehr seltsame, überstilisierte Bild immer gehabt als Oracle. Das war ja. Genau. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ganz, ganz großer Comic. Ich finde es halt, also es wird halt immer als die Origin von Joker angesehen, aber ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt, es ist ein unzuverlässiger Erzähler, der Joker. Ja. Da dürfen wir uns nicht drauf verlassen, dass das auch so stimmt, wie er sich daran erinnert. Selbst wenn es wirklich seine Erinnerungen waren, vielleicht gilt diese Origin-Story nur für dieses Heft. Genau. Ja, und danach ist das komplett weggewischt, weil im Comic selber sagt er einfach, ja, so ist es vielleicht auch nicht. Ne? Also wenn ich die Wahl hätte, hätte ich meine Herkunftsgeschichte gerne Multiple Choice. Ja. Das sagte ich weiß gar nicht, in welchem Panel das hier sagt. Also es ist interessant. Ich glaube, die Leute, viele nehmen es gerne als die Origin-Story, weil es eine gute Story ist. Ja. Ne? Es ist eine super Story. Wenn es so gewesen wäre, wäre es eine super Story. Ja. Überhaupt nicht ja. das Thema. Also es wäre, wenn man jetzt wirklich sagen würde, so Leute, wir haben uns das überlegt und wir erklären das jetzt zu der Origin-Story vom Joker. Genau, das sagt er, also das mit dem Multiple-Choice sagt er, als Batman im Funhouse ist und er da quasi zum Spiegelkabinett gerade geht und so philosophiert und so, if I'm going to have a past, I prefer it to be Multiple-Choice. also da wird schon angedeutet, wahrscheinlich weiß er selber gar nicht mehr. Ja. Also es ist, wie gesagt, es ist eine ganz wunderbare Geschichte, ganz, ganz groß und wie gesagt, es gibt nicht so viele wirklich komplett illustrierte Stories von Brian Bolland. Mhm. Ich muss sagen, ich find seinen Stil großartig, der Detailreichtum, es ist einfach nur klasse. Ja, also ist super klasse gemacht und deswegen, also es ist auf jeden Fall ein Klassiker und man sieht, wie innovativ, muss man dazu sagen. Also die 80er waren comic-mäßig schon sehr geil. Also was da zweite Hälfte der 80er gemacht worden ist, das war schon wirklich eine super heiße Zeit, ne? Muss man wirklich sagen. Ne? Also wenn man nur guckt, wenn man nur in der DC-Ecke guckt mit Watchmen, mit Dark Knight Returns, mit... Ja gut, also man muss selbst, aber da bist ja du eher bei Marvel kam ja auch, ich glaube, so Days of Future Past, Infinity Gauntlet, war das nicht auch alles 80er? Also sind auch Sachen bei Death of Captain Marvel zum Beispiel, wo man den sterben ließ, der starb an Krebs und so weiter. Ja. Die erste Marvel Graphic Novel damals von Jim Starlin. Also da ging richtig was. Da kam richtig was in Bewegung, wenn man guckt. Noch gar nicht mal so die ersten Jahre der 80er, aber man sieht hier vor allem, wenn man sich die Sachen anguckt, eben mit Alan Moore, Brian Bolland und so weiter, da ist sehr viel an neuen Ideen reingekommen. Und da sieht man, wo dieser Superhelden-Comic als mehr Erwachsenen-Unterhaltung, wo der so wirklich den Anfang genommen hat, eben mit den Sachen, die nicht mehr Comics sind. Das kann man jetzt nicht mal allen Ernstes sagen, das ist für Kinder. Also das Nein. Ich weiß gar nicht, wenn das Ding einen Comics-Code hätte kriegen sollen, jetzt wahrscheinlich nur noch 3 Seiten oder so. Ja, und es zeigt aber auch, also ne, die mit Abstand beste, also der beste in Anführungsstrichen Batman-Gegner ist halt der Joker. Es ist halt für mich jedenfalls. Und man sieht. Ist auch der den meisten Damage gemacht hat. Also der Joker hat Jason Todd umgebracht, der Joker hat Barbara Essen umgebracht, der Joker hat hier Barbara Gordon in den Rollstuhl geschossen. Und man sieht, er ist an sich genauso, auch in der Geschichte, weil du sagst, er ist ein unzuverlässiger Erzähler. Ja. Im Grunde genommen wie jetzt wieder der Joker in der jüngsten Verfilmung. Ja, ja, ja. Ist das alles in seinem Kopf? Dann machen wir noch ein extra Ding so weiter, ne? Ist das alles in seinem Kopf? Ist das tatsächlich und so weiter? Ja. Was stimmt denn davon jetzt? Würde da jetzt jemand zum Beispiel sagen, okay, das ist so eine Idee, die haben wir aus Killing Joke. Ja. Wir sagen, alles klar, natürlich. Ja. Ja. Ui, ich glaube, wir haben einen Rekord aufgestellt. Wir haben sehr lange gesprochen. Ich guck grad auf die Uhr. Ich glaube, wir machen jetzt mal so langsam Schluss. Ja. Ich habe schon wieder keinen Zettel, wo man uns überall hören kann. Ne? Das darf genau. nicht wahr sein. Aber wir sind auf YouTube, wir sind auf Spotify. Auf Deezer sind wir. Genau. iTunes sind wir auch. Bei iTunes sind wir. Und sind wir bei Audible? Nee. Oder? Aber da arbeiten wir dran. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich habe es vergessen. Überall da sind wir. Und sucht uns bei YouTube. Genau. Sucht uns bei YouTube. Schreibt was in die Kommentare. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Genau. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Der Sawmaniac und der Watchman. Macht's gut. Bis ciao. Dann. Ciao. Geekplätzchen.